Ja, dabei ist das so schön, Weihnachtslieder zu singen, denn da gibt's ganz viele von. Und es ist eigentlich traurig, dass man da immer nur so 4 Wochen Zeit zu hat. Denn jetzt, in dieser Adventszeit, da brennen sie wieder, die Advents- und die Weihnachtskerzen. Und überall wird in dieser dunklen Jahreszeit ganz viel Licht angemacht. Man hofft, dass es durch die Kerzen ganz gemütlich ist, dass es romantisch ist. Eine Kerze verbreitet ja auch immer irgendetwas Festliches. Aber Jesus hat keine Kerze am Baum angezündet, er setzte die ganze Welt in Flammen. Und so brennen die einen ganz für ihn und die anderen verbrennen sich an ihm die Finger. Wen Jesus kalt lässt, der bleibt am Ende in der Kälte stehen. Und an ihm, an Jesus, scheiden sich die Geister. Denn wer nicht für ihn ist, der ist gegen ihn. Du kannst nicht nur ein bisschen fromm sein, entweder ganz oder gar nicht. Also bist du Feuer und Flamme für Jesus oder glimmst du nur so ein ganz klein bisschen auf Sparflamme? Es geht darum, dass wir uns entscheiden, gerade in dieser Vorweihnachtszeit, denn es geht immer um dein Leben und Jesus sagt uns, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und genau in dieser Art und Weise ist auch Jesus mir einmal entgegengekommen. Jesus sagte zu mir, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser faszinierende Bibelvers aus Johannes 8, Vers 12 hat mich im Sommer 1962 ganz intensiv beschäftigt. Ich habe die wenigen Zeilen immer wieder gelesen und durchdacht und soweit ich das damals als 16-Jähriger verstanden habe und durchdenken konnte, habe ich da irgendwie mich mit identifiziert. Was soll das? Licht, Finsternis, Leben, Nachfolgen, Jesus. Was sind das alles für Begriffe in diesem einen Vers? Licht, Finsternis, Leben, Nachfolgen Jesus. Dinge, die ich etliche Male in ganz vielen Jugendstunden gehört hatte, aber dass diese Dinge mich betreffen könnten, das hatte ich bis dato noch nicht entdeckt. Schritt für Schritt wurde mir klar, was die Dinge für mein Leben zu bedeuten haben. Ich habe angefangen, diesen Jesus, der von sich behauptet, das Licht zu sein, nachzufolgen, weil ich bei ihm das Leben dann sehr schnell doch erfahren habe. Hier sagt Jesus, wer mir nachfolgt. Jemanden nachfolgen, was heißt das eigentlich? Hinter jemanden hergehen. Dahin gehen, wohin der Vorausgehende geht. Dem Ersten folgen. Dieselbe Strecke gehen. Dasselbe Ziel haben. Gehen, wenn der andere geht. Und stehen bleiben, wenn der andere stehen bleibt. Den anderen sehen. Und ganz nah bei dem anderen sein. Hast du das schon mal in Bezug auf dein Leben mit Jesus Christus durchdacht? Das ist Nachfolge. Jesus nachfolgen, was heißt das? Ich will hinter dir, Jesus, hergehen. Willst du das? Ich will mein Leben mit Jesus Christus leben. Wie sieht das ganz realistisch aus? Wie stellt sich das dar? Das heißt doch, ich will auf Jesus hören, ich will sein Wort lesen, ich will in die Gemeinde gehen, in die für mich richtige Gruppe. Ich will mit Jesus sprechen, das nennt man beten. Ich will Jesus fragen, was ich tun sollte, ich will Jesus gehorchen, ich will mich von Jesus führen lassen. Das heißt, Jesus nachfolgen. Die Auflistung ist nicht vollzählig. Mit Jesus die gleiche Strecke gehen, auch wenn es zu Schwierigkeiten kommen sollte, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn ich verstanden werde, wenn ich nicht verstanden werde, immer mit Jesus gehen. Wenn ich deshalb belächelt werde oder wenn ich akzeptiert werde. Jesus nachfolgen, das heißt dasselbe Ziel haben, so zu leben, dass ich Gott gefalle. So zu leben, dass ich eine ganze Ewigkeit mit ihm leben kann. Das ist der Punkt Nachfolgen. Aber was ist dann mit dem Licht? Warum lebt jemand im Licht, wenn er Jesus nachfolgt? Die Antwort ist, weil Jesus das Licht ist. Wer hinter Jesus hergeht, für den wird der Weg hell, auch wenn es ringsherum alles dunkel ist. Übrigens, Jesus hat diese Aussage ja auch nicht so ohne alttestamentlichen Hintergrund, also mit der Bibel seiner damaligen Zeit, von sich gegeben. Schon im Psalm 112, Vers 4 heißt es, den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis. Und schon im Alten Testament hat der Prophet Jesaja mit eindrucksvollen Worten versucht, seinen damaligen Zuhörern klarzumachen, wie diese Person Jesus Christus ist, die jedoch erst in etlichen hundert Jahren auf die Erde kommen wird. In Bildern versucht Jesaja hier die Verheißung zu beschreiben. Überwältigende Freude kommt hier zum Ausbruch, Jubel über die Zusage Gottes, dass der Lichtbringer auf diese Erde kommen wird. Dieser adventliche Text aus Jesaja 9, 1 bis 6 lautet: Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschschritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn ein Kind ist geboren, der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewig Vater, Friedefürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und wird es tun. Ich denke mal, dass dieser Adventstext nicht so harmlos, so einfach nur daherkommt, wie es uns heutzutage vielleicht viel besser passen würde. Was begegnet uns nicht gerade alles in der Vorweihnachtszeit, in den mit Gold und Silber Lametta geschmückten Edeleinkaufsstraßen kommen auch heute so viele Menschen nicht mehr vor. Sie finden sich einfach nicht wieder. Die brutale, immer größer werdende soziale Schere geht immer weiter auseinander und einem Hartz IV Familienvater schießen die Tränen in die Augen, wenn er den Überfluss, der für ihn unbezahlbar ist, in den geschäftlichen Auslagen sieht. Und dieser Adventstext aus Jesaja reimt sich eben nicht auf Kerzenglanz und pausbäckigen, goldverzierten Engelchenkerzenhalter, nicht auf Einkaufstrubel und Gerührtsein und nicht auf im Übermaß Essen und Trinken. Und wenn uns die einschlägigen Publikationen versuchen deutlich zu machen, Weihnachten ist das Fest der Liebe, Weihnachten ist das Fest des Schenkens, dann sagt der Text uns: Weihnachten und die vier Wochen davor ist das Fest der Hoffnung. Seit Gottes Sohn Mensch wurde, das heißt einer von uns, seit sich Gott zu uns auf dem Weg gemacht hat, gibt es wieder Hoffnung für die Menschen. Warum? Hoffnung ist lebensnotwendig, denn Hoffnung ist für Leben wie Sauerstoff für die Lunge. Die Lunge ohne Sauerstoff funktioniert nicht. Und wer keine Hoffnung hat, erstickt an der Gegenwart. Denn nur Hoffnung verändert das persönliche Leben und Hoffnung verändert diese Welt. Das Licht der Hoffnung leuchtet allen, die im Dunkeln sitzen, denen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, den Verzweifelten und denen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Auch denen, die arbeitslos sind, denen, die gerade während der Weihnachtszeit Umstrukturierungsmaßnahmen zum Opfer fallen, denen, die zum Jahreswechsel in der Statistik der Pleiten aufgenommen werden, den Unglücklichen, den Kranken, die nicht mehr weiter wissen, den Trauernden, denen das in der dunklen Jahreszeit besonders schwer fällt, dann auch noch Trost anzunehmen. Uns, die wir ohne diese Ankündigung und ohne dessen Erfüllung nicht die geringste Chance hätten, Gott persönlich kennenzulernen. In Jesus Christus ist das Licht der Hoffnung für alle Menschen auf diese Welt gekommen. Jesaja beschreibt uns dieses Kommen mit Freuden und mit Jubelausdrücken, die seiner damaligen Zuhörerschaft ganz gängig waren. Freude kam auf, wenn die Ernte gut war, weil man getrost und hoffnungsvoll durch die nächste Zeit kommen konnten. Dieser so direkte, enge Zusammenhang zwischen guter Ernte und Überleben ist heute ja insbesondere den Stadtmenschen überhaupt nicht mehr klar, wie das so wirklich miteinander funktioniert. Der Erfolg eines Unternehmens ist für das Überleben und für die Belegschaft wichtig. Damals war es die Ernte, heute ist es der Bilanzgewinn. Freude kam auf bei den Soldaten beim Verteilen der Kriegsbeute. Der Sold für einen Soldat war gering. Aber nach einer geschlagenen Schlacht, die gewonnen wurde, gehörte zur Soldaufbesserung die Verteilung der Kriegsbeute nach ganz bestimmten Regeln wie selbstverständlich dazu. Aber die Schlacht musste vorher gewonnen werden. Und für uns nur schwer vorstellbar, Freude unbeschreiblicher Jubel erlebte das Volk Israel, als es Zeiten ohne Fremdherrschaft, ohne geknechtet zu sein, ohne Unterdrückung, ohne Zwangsarbeit erlebte. Allerdings in einer Zeit des Unfriedens, wo die Familien zerrissen wurden, wo blutige Schlachten durch das Volk Israel gingen, da war dieses prophetische Wort geradezu ein Strohhalm der Hoffnung, ein Lichtschimmer irgendwo hinten am Horizont. Zu dieser Zeit, wo diese Aussage von Jesaja gemacht wurde, war das Volk Israel von einem assyrischen und richtig tyrannischen König besetzt. Und die Aussage, ihr werdet frei sein. Gott will es so. Es wird Frieden in unserem Land geben. Für die Zuhörer fast unvorstellbar. Ein Strohhalm der Hoffnung, aber Gott hat es so beschlossen. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, das ist die adventliche Ankündigung, die uns schon so lange bekannt ist und so deutlich. Die Frage ist, was haben wir in gut 2000 Jahren daraus gemacht oder gelernt? Wir, und damit meine ich uns hier und natürlich auch die Menschen auf dem ganzen Erdball, die ja letztlich auch um und von dieser Botschaft wissen. Wir haben Jahrhunderte von all dem, was Gott uns in seiner Weihnachtsbotschaft zu sagen hat, fast nichts oder vielleicht nur sehr wenig verstanden. Denn es wird weiterhin verteidigt und angegriffen mit Millionen von Soldatenstiefeln. Es wird weiterhin unterdrückt und gefoltert in aller Weltöffentlichkeit vor laufenden Fernsehkameras. Es wird gegenseitig fertig gemacht durch Mobbing und andere Ausgrenzung. Und es werden jährlich über 20.000 Christen in der Welt einfach so ermordet, die meisten ohne jede weitere Ahnung. Die Brennpunkte dieser Welt, und so weit müssen wir doch gar nicht gehen, die Brennpunkte auch hier im Großraum Schneverding sprechen doch eine deutliche Sprache und machen uns deutlich, wie wichtig es ist, die Weihnachtsbotschaft gerade in dieser Adventszeit zu so vielen Menschen zu bringen. Es muss den Hörern und ja vielleicht auch uns wie Größenwahn in den Ohren klingen, wenn wir hören, sein Reich ist groß, seine Herrschaft geht bis an die Enden der Erde. Was soll denn aus diesem Winzling Israel kommen? Was soll in diesem Kaff Bethlehem beginnen? Was soll denn dort seinen Anfang nehmen? Auf einer einigermaßen übersichtlichen Weltkarte ist Israel ganz klein eingezeichnet und der Ort Bethlehem überhaupt nicht zu finden. Aber Gott braucht nicht die Weltstädte, die Metropolen. Gott braucht die Orte, die für seine Pläne die richtigen sind. Gott braucht die Orte, wo er die Menschen und die Gegebenheiten für seine Sache im Laufe der Zeit in aller Ruhe vorbereitet hat. Denkt einfach mal an den Missionsbefehl, der ja danach gekommen ist, geht hin in alle Welt und predigt allen Völkern. Das, was die Jünger damals gehört haben, die haben sich immer gefragt, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Aber die haben einfach angefangen. Und heute schauen wir auf die weitgehende Erfüllung dieses Auftrages zurück. Es geht also. Jesus hat seine Gemeinde auf allen Kontinenten. Jesus hat seine Gemeinde auch in Ländern, wo kein Missionar hinkommt. Radio und Fernsehen und jetzt auch Internet macht es möglich. Selbst wir hier in Nordeuropa, die wir damals politisch und kulturell überhaupt nicht im Blick waren, wissen von Jesus und von seiner frohmachenden Weihnachtsbotschaft. Und weil wir die Weihnachtsbotschaft und damit die Ausrufung der Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde gehört haben, können und sollten wir gerade in der Adventszeit nicht schweigen. Lasst uns doch diese lichtdurchfluteten Weihnachtsmärkte nutzen und vom Ziel dieser Zeit berichten. Wer Weihnachten wirklich feiert, der wird missionarisch, der lässt sein Licht der Hoffnung leuchten hinein in diese dunkle, von Hoffnungslosigkeit durchsetzte Welt. Da müssen wir gar nicht so weit weglaufen, direkt neben uns, unsere Freunde, vielleicht unsere Nachbarn, die Arbeitskollegen, da sind Menschen gezeichnet mit Sorgen, mit Problemen, mit Nöten und mit Ängsten. Sehen wir noch einmal in den Jesaja-Text in Vers 1 steht, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und dann wenig weiter in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Zwischen dieser Verheißung Vers 1 und der Tatsache Vers 5 liegen 700 Jahre. Aber es hat stattgefunden. Wir sehen rückblickend von der Erfüllung der Verheißung her, das hoffnungsvolle Warten ist vorbei. Wir leben in Erinnerung an das, was Jesaja verheißen hat. Weihnachten ist also ein fröhliches Erinnerungsfest daran, dass Christus auf diese Welt gekommen ist. Weihnachten ist also ein fröhliches Erinnerungsfest daran, dass Gott uns reich beschenken will. Weihnachten ist also ein fröhliches Erinnerungsfest daran, dass durch die Geburt Jesu das Licht gebracht wurde. Weihnachten ist also ein fröhliches Erinnerungsfest daran, dass Jesus gekommen ist, damit wir nicht mehr in der Finsternis leben müssen. Weihnachten ist also ein fröhliches Erinnerungsfest daran, dass wir das Leben haben können. Was haben wir aus diesem Erinnerungsfest gemacht? Haben wir diese wichtige Vorbereitungszeit erschlagen mit Geld, Hektik, Stress, Einkaufen, Geschenke, falscher Stimmung, schmalzigen Liedern und Gebäck? Wir haben ganz andere Dinge in den Vordergrund gestellt, als Gott im Sinn hatte. Das armselige Jesuskind in der Futterkrippe in Bethlehem haben wir zum niedlich-possierlichen Christkind gemacht. Den Stallgeruch, den Gott uns zugemutet hat, konnten wir nicht länger ertragen. Stallgeruch, Stroh, Armut, so kommt der Sohn Gottes auf diese Welt. Gott wird Kind, ganz Mensch, um uns bis zum Äußersten zu lieben. Und diese Barmherzigkeit und Gnade, die sprengt immer wieder alle Dimensionen. Und deshalb ist die Weihnachtsbotschaft eine Provokation, ist die Weihnachtsbotschaft eine Herausforderung für alle Mächtigen auf dieser Welt, die uns vielleicht auch noch Angst machen wollen. Durch Gewalt wird die Welt nur zerstört. Durch Hoffnung, Liebe und Frieden wird die Welt und jeder einzelne Mensch wieder neu. Deshalb ist Gott ganz natürlich im Rahmen auf diese Welt gekommen. Er wird Mensch für alle Menschen. Er richtet seine Gerechtigkeit unter den Menschen auf, damit wir nicht verzweifeln am Unrecht. Damit wir nicht an unserer Schuld kaputt gehen. Das Licht der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes bricht herein in diese ungerechte Welt. Es strahlt Menschen hell ins Gesicht, auch denen, die unter der Last des Egoismus und des persönlichen Unfriedens leiden. Weihnachten, da kämpft Gott um diese Welt. Und die Weihnachtsbotschaft, die macht uns, die macht mir ganz viel Mut. Es gibt Hoffnung für die vor Gott schuldigen Menschen. Gott hat mich, Gott hat dich noch nicht aufgegeben. Er ist immer wieder durch Weihnachten unterwegs zu dir. Darum sei auch du in dieser Adventszeit unterwegs zu deinen Freunden, bringe auch ihnen diese frohmachende Botschaft. Gott hat mit Weihnachten einen Zweck. Nichts ist ohne feste und beste Absichten Gottes. Es ergibt sich aus der Frage, warum du hier bist und dieses Weihnachtsfest wieder erleben darfst. Du wirst vielleicht 60, 80 oder 100 Jahre alt hier auf der Erde, aber du wirst aber Trillionen Jahre in der Ewigkeit verbringen, eben eine Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit wirst du 4 Dinge tun. Das erste, was du in der Ewigkeit tun wirst, ist, Gott anzubeten. Weshalb bist du hier auf dieser Erde? Was möchte Gott, dass du auf dieser Erde tust? Er möchte, dass du das praktizierst und er möchte, dass du das hier schon übst, Gott anzubeten. Durch Gebet, durch Musik, durch dein Leben. Hier auf dieser Erde Gott anbeten. Das heißt, ihn groß machen. Und das Zweite, was wir in der Ewigkeit tun werden, ist, wir werden mit Gott Gemeinschaft haben. Was möchte Gott, dass du auf dieser Erde tust? Er möchte, dass du das praktizierst. Er möchte, dass du das einübst. Das heißt, mit ihm Gemeinschaft haben bedeutet aber auch, mit anderen Menschen zusammenleben und andere Menschen zu lieben. Jesus ist ja gerade hier ein ganz großes Vorbild. Liebe Gott und deine Nächsten. Jesus sagt, das ist das Wichtigste, das ist das umfassendste Gebot der Bibel. Und als Drittes werden wir in der Ewigkeit geistlich wachsen. Und was möchte Gott, dass du auf dieser Erde tust? Er möchte, dass du das praktizierst. Er möchte, dass du das einübst. Als Christ wirst du verändert. Wir werden sein wie er. Und das möchte Gott, das möchte Jesus in deinem Leben schon so viel wie möglich hier auf dieser Erde schaffen. Hier schon auf Erden Christusähnlichkeit. Und das Vierte, was wir in der Ewigkeit machen werden, wir werden Gott dienen. Was möchte Gott, dass du auf dieser Erde tust? Er möchte, dass du es praktizierst. Er möchte, dass du es einübst. Die Frage ist, wie kann ich einem unsichtbaren Gott dienen? Ich kann einem unsichtbaren Gott dienen, indem ich anderen Menschen diene und ihnen die frohmachende Botschaft sage. Und jetzt kommt es, und ich finde, das ist so richtig interessant. Es gibt nur 2 Dinge, die ich nur hier auf der Erde machen kann, die ich nicht im Himmel, nicht in der Ewigkeit tun kann. Zum einen sündigen. Das geht nicht in der Ewigkeit. Und zum anderen Menschen die frohmachende Botschaft von Jesus weitersagen, die Weihnachtsbotschaft weitersagen. Das brauchen wir nicht mehr in der Ewigkeit. Also, was möchte Gott, dass du auf dieser Erde tust? Er möchte, dass du Weihnachten deutlich machst. Anderen von Jesus sagen, jeder Weihnachtsmarkt, jedes Adventkaffee trinken, jedes Kekse backen und was auch immer, gibt Anlass dazu. Mit dem Sündigen, das ist uns wohl klar, dass das nicht so einfach ist. Aber wenn du kein Kind Gottes bist, dann wirst du genauso in der Ewigkeit sein, jedoch in einer Ewigkeit nicht in der Gemeinschaft mit Gott, der das alles zu seinem Zweck geschaffen hat. Also es ist wichtig, dass wir diese 4 Dinge, die für die Ewigkeit wichtig sind, in dieser uns zur Verfügung stehenden kurzen Zeit hier auf der Erde, so gut es geht, lernen und eben auch ausführen, umsetzen. So hat auch Gott in allem eine Absicht mit dir. Diese Absicht ist, dieses Leben hier auf der Erde ist die Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Die Stimmung verfliegt, wenn die Kerzen nach Weihnachten verlöschen? Und was dann? Gottes Freude bleibt. Ich bin der festen Zuversicht, dass Gottes Wort auch heute noch Menschen verändert. Weihnachten stehen wir vor diesem armseligen Kind in der Futterkrippe und beginnen zu begreifen, dass Gottes Liebe in diesem Moment mir gilt. Gott liebt mich, Gott liebt dich. Er will mit dir seine Geschichte anfangen. Die Weihnachtsfreude kann dein Leben wirklich verändern. Die Weihnachtsfreude kann dein Leben wirklich erneuern. Denn diese Verheißung aus Johannes 8, Vers 12, wer Jesus nachfolgt, der wird nicht mehr im Finstern gehen, sondern wird mit Jesus Licht auf seinen Wegen des Lebens haben. Deshalb, ich freue mich auf Weihnachten. Amen. Wir möchten zusammen beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass es Weihnachten wird. Ich finde das so toll und ich bin davon so fasziniert, dass du als Mensch auf diese Erde gekommen bist, weil du uns lieb hast, weil du in einer ganz großen Gnade und Barmherzigkeit uns herausretten willst. Und daher, wo wir dieses Angebot von dir angenommen haben, da möchten wir dir zujubeln und uns darüber freuen. Und da bitte ich dich, Herr, dass wir diese Botschaft von Weihnachten hinausposaunen in die Welt und allen Menschen sagen, Christus ist geboren, Christus ist auf diese Erde gekommen. Danke, Herr, dass noch Gnadenzeit ist und danke, dass du heute möchtest, dass Menschen mit dir in Ordnung kommen. Amen.